Lektion 3. Übung B1. Hören Sie den Beitrag über den Tauschring Berlin aus einer Sendereihe des Hessischen Rundfunks zu alternativen Arbeitsformen. Eine weitere Idee ist der Tauschring, eine nachbarschaftliche Organisation, die es inzwischen in vielen Städten und Gemeinden gibt. Stefan Purwin vom Tauschring in Berlin-Kreuzberg. Ja, wir haben ja die Situation der hohen Arbeitslosigkeit, dass viele Leute aus diesem Arbeitsprozess ausgegrenzt sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es Arbeit genug und die Frage ist, wie kann diese Arbeit auch getan werden, einerseits, und auch anerkannt werden? Und muss dieses immer nur über die Erwerbsarbeit laufen? Und im Tauschring bietet es die Möglichkeit, sagen wir, jenseits der Erwerbsarbeit sinnvolle Tätigkeiten zu machen, das Selbstwertgefühl sozusagen nicht mehr allein über die Erwerbsarbeit zu definieren, sondern ja über die eigenen Fähigkeiten, die man auch hat. Koche für euch Huhn auf Afrikanisch in Erdnussbuttersoße. Was ist möglich im Internet? Biete Einführungskurs. Bepflanze Balkone und topfe um. Porträtfotos oder ein Video von der Taufe? Ruf mich an. Auch beim Tauschring gibt es eine Verrechnungseinheit. Die Grundlage ist allerdings nicht der Euro, sondern die Zeit. Eine Stunde Kuchen backen ist dann so viel wert wie eine Stunde Computerkurs. Um die verschiedenen Wertigkeiten, die sich bisher in der Euroökonomie so herausgebildet haben, dann wirklich aufzuheben, die ja sehr krass zum Teil sind. Also, wenn ich jetzt für eine Stunde Putzen 8 Euro bekomme und für eine Computerstunde irgendwie, ja, 80, dann ist das ja schon enorme Unterschiede, die sich so mit der Zeit rausgebildet haben. Ja, und wir wollen auf einer gleichberechtigten Ebene anfangen und wir können diese Kreuze aber auch noch aushandeln. Der Punkt ist nur, dass man ja vom gleichen Startpunkt aus gleichberechtigt verhandeln kann. Die Mitglieder im Tauschring sind so verschieden wie ihre Motive. Wir haben Leute, die von Sozialhilfe leben, arbeitslos sind, Ärzte, Psychologen, die Vollzeit oder Teilzeit im Beruf stehen und die das natürlich auch mit unterschiedlichen Motivationen machen. Also zum einen kann man sich natürlich was leisten, ohne Geld. So der Einsatz, den man bringt, sind die eigenen Fähigkeiten und das, was Spaß macht. Die andere Sache ist, dass man in dem Tauschring auch das machen kann, was einem Spaß macht. Also und auch Fähigkeiten einsetzen kann, die man sonst im Berufsleben zum Beispiel gar nicht mehr einsetzt, beziehungsweise Fantasie entwickeln kann, wo einem die eigenen Fähigkeiten sonst noch stecken und das dann auch noch gleichzeitig gewinnbringend für sich einsetzen kann. Also von daher hat es Motivation für Leute mit wenig Geld und viel Zeit, aber auch für Leute, die arbeiten, Vollzeit oder Teilzeit. Könnte der Tauschring ein Modell sein für eine möglicherweise erwerbsarbeitslose Arbeitsgesellschaft? Stefan Purwin. Der Tauschring hat sozusagen den Stadtteil als Bezugspunkt und sozusagen eine kleine Ökonomie vor Ort. Und ich denke, dass wir wieder mehr darauf zurückkommen müssen, so im Zeitalter der Globalisierung, wo immer mehr Regionen von der Ökonomie abgekoppelt werden. Also, dass nicht mehr einzelne Personen rausfallen, sondern ganze Regionen. Und dass wir mehr zu einer Ökonomie kommen müssen, die lokal organisiert ist und die auch lokal für sich überlebensfähig ist. Dass man sozusagen einen kleinen Wirtschaftskreislauf vor Ort auch einbaut. Und da kann Tauschring ein Mittel dafür sein.